Der Prophet kommt von Gott und spricht zum Volk. Er repräsentiert Gott gegenüber den Menschen. Der hohe Priester hingegen repräsentiert das Volk vor Gott. Versteht ihr? Deshalb wird Jesus heute nicht als Prophet bezeichnet, sondern als unser hoher Priester. Er ist seit 2000 Jahren unser hoher Priester und vertritt uns vor Gott. Denkt mal an die Geschichte von Goliath im Terebintental. Goliath, dieser 3 Meter große, einschüchternde Krieger. Ein hässlicher Teufel. Er stellte Israel eine Herausforderung. Schickt mir einen Mann. Wenn ich ihn besiege, gebt ihr auf. Aber wenn er mich besiegt, werden wir eure Diener sein. 40 Tage lang traute sich niemand, seine Herausforderung anzunehmen. Dann kam der Hirtenjunge David. Gott sandte diesen Hirten mit dem Brot des Lebens. Ein Bild für den kommenden großen Sohn Davids, um Israel zu retten. David trat Goliath im Terebintental entgegen. Was für eine Begegnung. Ein kleiner Stein flog und der Riese fiel. Das gesamte Schicksal und die Hoffnung Israels lagen in diesem einen Jungen. Er kämpfte nicht nur für sich selbst, er kämpfte als Vertreter der ganzen Nation. Und David tat etwas, was ich mir oft von Filmhelden wünsche. Jedes Mal, wenn das Monster besiegt ist, sieht man, wie der Held das Mädchen küsst. Aber was passiert dann? Stattdessen sollte er erst mal das Monster enthaupten. Denn es kommt doch immer wieder zurück, oder? Während er gerade küsst, erhebt sich das Biest plötzlich wieder. David wusste das und hat Goliath den Kopf abgeschlagen. Er wusste, wie man den Sieg sichert. Ganz Israel jubelte, schrie vor Freude und verfolgte die Philister, um sie zu besiegen. Und dann erzählt uns die Bibel noch etwas sehr Interessantes. David brachte Goliaths Kopf nach Jerusalem. Das Terebintental, wo der Kampf stattfand, ist kilometerweit von Jerusalem entfernt. Warum also brachte er den Kopf dorthin? Solche Details in der Bibel faszinieren mich. Warum brachte er den Kopf nach Jerusalem? Jahre später las ich dann eine rabbinische Überlieferung, in der stand, dass David den Kopf auf einem Berg namens Galgoliath begrub, dem Hügel Goliaths. Dieser Ort wurde später Ort des Schädels genannt. Und genau dort sollte der größte Sohn Davids, Jesus Christus, für uns sterben und einen noch größeren Feind besiegen. Gott sagt uns heute, wirf all deine Sorgen auf mich, denn der Sieg ist schon gewonnen. Er möchte nicht, dass du irgendeine Last selbst trägst. Schau dir an, was nach dem Vers, werft all eure Sorgen auf ihn, steht. Der nächste Vers lautet, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das bedeutet, dass der Teufel nach Menschen sucht, die besorgt und gestresst sind. Hört mir zu. Der Teufel kann mit einem friedlichen, sorgenfreien Christen nichts anfangen. Er hat es auf diejenigen abgesehen, die sich von Sorgen auffressen lassen. Wohlgemerkt, es heißt, sucht, wen er verschlingen kann. Das bedeutet, dass es Menschen gibt, die er nicht verschlingen kann. Manche Menschen sind für ihn unverschlingbar. Und zwar diejenigen, die gelernt haben, alle ihre Sorgen auf den Herrn zu werfen. Sobald du deine Sorgen einmal an den Herrn abgegeben hast, lass sie nicht wieder in deinen Gedanken zu. Deshalb sage ich auch, schreib es dir irgendwo auf. Denn der Teufel wird wiederkommen und dich fragen, was wirst du in dieser Situation tun? Die Deadline naht. Hast du das Geld dafür? Was wirst du tun? Was wirst du tun? Dann musst du ihm antworten, ich muss gar nichts tun, es ist Gottes Sache. Er kümmert sich darum. Wenn du deine Sorgen auf ihn wirfst, ehre den Herrn, indem du sie nicht wieder zurücknimmst. Wenn du in Versuchung gerätst, wieder darüber nachzudenken, dann sag, Herr, ich habe dir das übergeben und ich werde dich ehren, indem ich mich jetzt nicht mehr darum sorge. Ich weigere mich, mir Sorgen zu machen. Das erinnert mich an die Geschichte eines Mannes, der eines Tages vom Gottesdienst nach Hause kam. Er sah seine Frau im Wohnzimmer, hob sie hoch und trug sie durch den Raum. Sie sagte, Schatz, das hast du ja noch nie gemacht. Liebst du mich jetzt nach dem Gottesdienst mehr? Und er antwortete, nein, der Pastor hat gesagt, ich soll meine Probleme zu Gott tragen. Ein bisschen frech, Pastor Prince, oder? Okay. Herr, hab Gnade. Natürlich gibt es ernsthafte Probleme, mit denen Menschen kämpfen, gesundheitliche Beschwerden und anderes. Aber oft fließt Gnade frei in Bereichen, um die du dir keine Sorgen machst. Für mich ist das Geld. Daher blieb ich ruhig bei unserem 400-Millionen-Gebäude. Geld bereitet mir einfach keine Sorgen. Ich bin in einer armen Familie aufgewachsen. Aber schon als Student lernte ich, dass Gott für mich sorgen würde. Ich erinnere mich, wie ich über das Prinzip des Säens und Erntens im Bereich der Finanzen lernte. Und eines Tages hatte ich nur noch $10 übrig. Ich wusste, dass auch mein älterer Bruder Geldsorgen hatte. Ich hörte, wie er unsere Mutter um Hilfe bat. Also steckte ich ihm heimlich meine letzten $10 in seine Brieftasche. Und am selben Tag passierte etwas Wunderbares. Jemand lud mich zum Abendessen ein. Ein anderer gab mir Geld. So etwas war mir noch nie passiert. Da lernte ich, dass ich mir in diesem Bereich keine Sorgen machen muss. Mein ganzes Erwachsenenleben lang habe ich mir nie Sorgen ums Geld gemacht. Das bedeutet nicht, dass ich so viel davon habe. Ich könnte durchaus mehr gebrauchen. Aber gerade dort, wo ich mir keine Sorgen mache, fließt die Versorgung. Vor einigen Jahren hatte ich eine Vision von goldenen Röhren, die vom Himmel herabkamen. Später entdeckte ich im Buch Sacharja, Kapitel 4, dass auch Sacharja diese Röhren sah, die Öl in die Menorah fließen ließen. Jede Röhre versorgte einen bestimmten Lebensbereich. Eine für Erziehungsweisheit, eine für allgemeine Weisheit, eine für Gesundheit und Heilung, eine für finanzielle Versorgung. Es waren viele goldene Röhren und die Versorgung floss beständig. Oft denken wir, dass Gott erst versorgt, wenn wir beten. Doch in Galater 3 steht, dass Gott uns ständig mit seinem Geist versorgt. Im Griechischen steht das in der Gegenwartsform. Gott versorgt uns fortlaufend. Auch jetzt. Und hey, du hast kein Leck. Manche denken, früher war ich voll des Geistes, aber irgendwie habe ich wohl etwas verloren. Nein. Öffne deine Augen und erkenne, dass du ständig neu erfüllt wirst. Lies Galater 3, Verse 1 bis 5. Und du wirst sehen, dass Gott nicht nur unaufhörlich seinen Geist gibt, sondern auch beständig Wunder unter uns wirkt. Er wirkt ständig Wunder. Es ist also nicht so, dass Gott erst anfängt zu versorgen, wenn wir beten. Seitdem Jesus gestorben ist, sind alle himmlischen Segnungen und die ganze Fülle des Himmels über diese leidende, seufzende Welt ausgegossen. Aber wenn das so ist, warum sehe ich dann diese Versorgung nicht? Warum erlebe ich sie nicht? Ich will dir sagen, warum. In meiner Vision sah ich, wie das Öl durch die goldenen Röhren auf diesen Mann herunterfloss und ihm in allen Bereichen Versorgung brachte. Doch plötzlich begann er, sich um einen Bereich Sorgen zu machen. Sagen wir, er hatte Krankheitssymptome und der Teufel flüsterte ihm Ängste ein. Der Mann begann, sich um seine Gesundheit zu sorgen. Und in dem Moment stoppte die Versorgung. Deshalb sagte Jesus in der Bergpredigt, sorgt euch nicht. Dann wird Gott euch besser versorgen als die Vögel des Himmels. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Jesus sagt im Grunde, lass los und Gottes Versorgung wird fließen. Lass los und du wirst besser gekleidet sein als die Lilien des Feldes, die schöner gekleidet sind als Salomo, der reichste Mann der Geschichte in all seiner Pracht. Das klingt vielleicht einfach, lass los und die Versorgung wird fließen. Aber genau das ist es. Lehn dich zurück und schau dir dieses Zeugnis einer Frau an, die Heilung erfahren hat. Und hör zu, was sie erzählt. Ich war zu einer Routineuntersuchung beim Arzt. Nach meiner Mammographie, ich hatte vor 5 Jahren eine frühe Form von Brustkrebs gehabt, ertastete die Ärztin einen Knoten. Sie machte einen Ultraschall, aber das Bild war nicht klar, also bat sie mich zu warten, bis der Radiologe noch einmal nachsehen konnte. Ich stimmte zu, begann aber sofort über den Knoten Bibelverse auszusprechen und weigerte mich, der Angst Raum zu geben. Während ich wartete, bekam ich in einer meiner täglichen Andachtsmails eine Andacht mit dem Titel »Entscheide dich, dir keine Sorgen zu machen«, die Matthäus 6, Vers 27 zitierte, »Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen?« Ich hörte auch das Zeugnis einer Frau, die die Diagnose erhielt, dass sie Knoten in der Brust hatte. Doch sie glaubte fest daran, dass Jesus sie geheilt hatte und schrieb sogar auf ihren medizinischen Bericht, »Jesus ist mein Heiler«. Noch am selben Tag zeigte eine nachfolgende Ultraschalluntersuchung keine Spur mehr von den Knoten. Als ich das hörte, war ich den Tränen nah, weil ich wusste, dass diese Botschaft für mich war. Ich begann, über diesen und andere Heilungsverse nachzusinnen. Obwohl ich eigentlich meinen Mann und meine Freunde um Gebet bitten wollte, spürte ich, dass Gott mir sagte, ich solle ihm ganz vertrauen. Eine Stunde später führte die Radiologin die Untersuchung zweimal durch und konnte keinen Knoten finden. Ich musste ihr sogar die Stelle zeigen. Doch alles, was sie sagte, war, ich kann nichts finden. Da ist nichts auf dem Bild und ich kann auch nichts ertasten. Ich kann nichts finden. Vielleicht sagst du, Pastor Prince, ich bin arbeitslos, was soll ich tun? Dann schau dir dieses nächste Zeugnis an. Ich arbeitete in einer Produktionsstätte als Produktionsleiterin und wurde im Januar entlassen. Kurz bevor ich die Nachricht erhielt, vernahm ich innerlich den Impuls, alle Dinge dienen mir zum Besten. Ich bin geschieden und habe zwei Teenager und dachte, ich sei die einzige Versorgerin für meine Familie. Aber ich konzentrierte mich weiter auf die Gnade Gottes, die uns als Gläubige geschenkt ist. Jeden Tag nahm ich deine Predigten auf und schaute sie immer wieder an. Selbst nachts ließ ich sie laufen. Die Liebe meines himmlischen Vaters wurde so real für mich, dass ich einfach wusste, dass alles gut werden würde. Jedes Mal, wenn Rechnungen fällig waren, hörte ich ihn sagen, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und tatsächlich, alles fügte sich immer. Im Juli wurde mir eine Stelle als Produktionsleiterin angeboten, mit einem Gehalt, das meinem alten Job entsprach. Aber ich wusste tief in meinem Herzen, dass das nicht die Position war, die ich mir wünschte. Ich hatte gebetet und den Herrn um eine Stelle als Personalmanagerin gebeten. Also lehnte ich das Angebot ab. Im November rief mich dann die Geschäftsführerin dieser Firma an. Sie hatte meinen Lebenslauf im Schreibtisch der ehemaligen Personalmanagerin gefunden und sagte, es sei eine göttliche Fügung. Eigentlich wollte sie die Stelle erst im nächsten Jahr besetzen, aber nun wollte sie mich kennenlernen. Beim Vorstellungsgespräch stellte sie mich sofort ein und sagte, der Herr hat mich zu ihr geschickt. Als sie nach meinen Gehaltsvorstellungen fragte und ich antwortete, sagte sie, sie würde mir deutlich mehr zahlen, als ich erwartet hatte. Preis den Herrn. Das ist mein Traumjob und ich weiß, dass der Herr mich hierher geführt hat. Ich möchte alle ermutigen, die arbeitslos sind. Legt eure Bitten vor Gott und lasst seinen Frieden eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus bewahren. Unser himmlischer Vater kümmert sich um alles, was uns betrifft. Amen. Amen. Zum Schluss möchte ich noch etwas mit euch teilen. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, beim Abendmahl, hinterließ er uns etwas sehr Kostbares. Von all den Dingen, die er uns hätte geben können, sagte er, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Jenen Frieden, den ihr in meinem Leben gesehen habt. Den Frieden, als der Sturm über dem See Genezareth tobte und die Wellen hochschlugen, während ich ruhig im Boot schlief. Jenen Frieden, als die Soldaten kamen, um mich zu verhaften und ein einziges Wort von mir sie zu Boden warf. Diesen Frieden, den ihr bei mir gesehen habt, genau den hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Wisst ihr, welches Wort Jesus benutzt hat? Er sprach Aramäisch oder Hebräisch zu seinen Jüngern. Wir übersetzen das mit Frieden. Aber im Hebräischen sagte er Shalom. Shalom hinterlasse ich euch. Meinen Shalom gebe ich euch. Shalom bedeutet nach der Definition von Strong's Konkordanz nicht nur Frieden, sondern auch Wohlergehen. Gesundheit und Versorgung und Frieden. Es geht nicht nur um inneren Frieden. Shalom bedeutet auch Heilung und Versorgung. Jesus sagte im Grunde, ich gebe euch meinen Shalom, meine Gesundheit, meine Versorgung, meinen Frieden. Jesus hatte nie Mangel und war nie krank. Er sagte nie zu seinen Jüngern, heute kann ich nicht mit euch gehen, ich bin erkältet. Nein, er war immer gesund. Meinen Shalom hinterlasse ich euch. Meine Gesundheit und meine Versorgung gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Aber Pastor, wenn Jesus uns diesen Frieden gegeben hat, warum spüre ich ihn dann nicht? Warum scheint mir etwas zu fehlen? Achte darauf, wie der Vers endet. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das Einzige, was Jesus uns aufträgt, ist, lass dein Herz nicht erschrecken. Merke dir diesen Vers. Jedes Mal, wenn du merkst, dass dein Herz unruhig wird, sprich diesen Vers. Dein Herz erschrecke nicht. Mach daraus ein tägliches Spiel. Aha, da kommt die Versuchung, unruhig zu werden. Dein Herz erschrecke nicht. Sieg Nummer 2, Sieg Nummer 3. Mach es wie ein Spiel, denn niemand kann das für dich tun. Nicht dein Pastor, nicht dein Ehepartner. Nur du kannst dafür sorgen, dass dein Herz ruhig bleibt. Dein Herz erschrecke nicht. Der Friede, den er dir gegeben hat, wird dann aufsteigen und dich durchströmen. Er wird dafür sorgen, dass es dir gut geht. Meinen Frieden hinterlasse ich euch. Euer Herz erschrecke nicht. Im Griechischen ist das eine Aufforderung, ein Imperativ. Jesus liebt dich so sehr, dass er nicht will, dass du von Sorgen gequält wirst. Wenn ich meinen 5-jährigen Sohn anschaue, dann möchte ich nur eines, ihn sorglos und fröhlich sehen. Ich will nicht, dass er sich fragt, Papa, wann bekomme ich mein nächstes Essen? Genauso liebt Gott dich. Dein Herz erschrecke nicht. Niemand kann das für dich tun. Merke dir diesen Vers und sprich ihn jedes Mal, wenn Sorgen aufkommen. Und wisse, dass er dich liebt. Amen. Ich lege alle meine Sorgen auf dich. Alle Lasten lege ich dir zu Füßen hin. Und wenn ich nicht mehr weiß, wohin, dann leg ich all meine Sorgen auf dich. Meinen Frieden gebe ich euch. Gerade jetzt wird jemand von Rückenschmerzen geheilt, jemand anderes von Schulterschmerzen. Steh bitte auf, wer auch immer du bist. Wenn der Schmerz weg ist, winke mal. Ist er weg, Bruder? Alles okay? Was hat dir Probleme gemacht, dein Rücken? Und der Schmerz ist weg? Was war mit dir, Schwester? Deine Schulter? Du konntest sie vorher nicht bewegen? Halleluja! Und bei dir, Schwester? Deine Wirbelsäule, der Schmerz ist vollständig verschwunden. Frieden, den wir kennen können. Frieden, nach dem wir leben können. Meinen Frieden gebe ich euch. Da ist jemand mit Schmerzen im rechten Knie. Ich glaube, du hast es verletzt. Wenn du jetzt aufstehst, bewege dein Knie und stelle dein Bein fest auf den Boden. Der Schmerz ist weg, Bruder. Mach es. Der Schmerz ist weg. Ist er weg? Oh, schaut euch das an. Halleluja. Es ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Es ist ein Frieden, den die Welt nicht verstehen kann. Frieden, den wir kennen können. Frieden, nach dem wir leben können. Meinen Frieden gebe ich euch. Gott wird euch Häuser schenken, voll von allem Guten, die ihr nicht gekauft habt. Er wird euch eine Wiederherstellung schenken, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Ihr werdet eines Tages zurückblicken und sagen, jetzt verstehe ich, warum alles so gekommen ist. Das war vom Herrn geführt. Ich bin froh, dass es so passiert ist, sonst wäre ich heute nicht hier. Etwas Neues geschieht. Wiederherstellung kommt auf euch zu. Vielleicht sagst du jetzt, Pastor Prince, ich möchte diesen Frieden haben, den die Welt nicht geben kann. Die Welt gibt nur einen Frieden, der vorübergehend ist und von äußeren Umständen abhängt. Aber ich will diesen Frieden. Nun, mein Freund, du findest ihn nur beim Friedefürst. Jesus starb am Kreuz für deine Sünden. Während wir noch Sünder waren, liebte Gott uns und sandte seinen Sohn, um für uns zu sterben. Er trug unser Gericht, damit wir heute seine Gunst tragen können. Er nahm unseren Fluch auf sich, damit wir seinen Segen empfangen. Er wurde zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in ihm werden können. Wenn du dich davon angesprochen fühlst und sagst, Pastor, bete für mich. Ich möchte diese Errettung, diesen Frieden. Ich möchte wissen, dass Gott mein Vater ist und dass ich frei und ohne Sorgen leben kann. Dann bete jetzt mit mir. Alle zusammen laut mitsprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Geschenk deines Sohnes, meines Herrn Jesus Christus. Ich glaube, dass er für meine Sünden gestorben ist. Er ist auferstanden, weil der Tod besiegt ist. Ich habe keine Angst vor morgen. Ich danke dir, dass du über mich wachst und dass ich geliebt bin. Zutiefst geliebt und hoch begünstigt im Namen von Jesus. Jesus ist mein Herr. Amen. Hast du das empfangen? Preist Gott. Gott segne euch. Es war mir eine Ehre, euch dienen zu dürfen. Gott segne euch. Amen. God bless you. Thank you.